Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Lieber Dr. Goetsch, ich bin Polizeibeamter und nicht Professor. Sie können mir alles erzählen über ölhaltigen Sandstein. Ölhaltigen Sandstein oder anderen geologischen Formationen. Das sind böhmische Dörfer für mich. Aber Sir William Stacy ist noch immer nicht wiedergefunden. Darum und darum allein geht es für mich. Diese Gruben sind ein sehr wichtiger Faktor, Kommissar. Der Gärtner schwört, er habe keine Erde ausgehoben im Obstgarten. Naja, seine Aussage habe ich gelesen. Ein ziemlicher Wirrkopf, wenn Sie mich fragen. Und all der Unsinn über das Bohrergeräusch. Ja, aber das ist... Herr Kommissar, Inspektor Adams und ich haben aber gestern Abend, als Ross verschwand, auch ein ähnliches merkwürdiges Geräusch gehört. Ach, Geräusche gibt es doch immer. Das kann ein Flugzeug gewesen sein, ein Wagen, was weiß ich. Aber nichts für ungut, Dr. Goetsch. Ich habe Sie nicht hierher gebeten, um Ihre Bemühungen zu kritisieren. Danke. Schließlich haben wir den Fall Ihnen übertragen, weil wir von der Polizei nicht mehr weiter wussten. Nur. Ja. Aber warum haben Sie mich dann kommen lassen, Kommissar Gant? Man setzt uns unter Druck, Dr. Goetsch. Ach, so ist das. Ja, von vorgesetzter Stelle. Das wollte ich Ihnen lieber sagen. Außerdem möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Nicht, dass ich annehme, es wird uns vielleicht weiterhelfen, aber in solchen Situationen muss man nach jedem Strohhalm greifen. Also Sir William und David Ross sind doch beide Anthropologen. Ja, ne? Natürlich, ja. Es kann natürlich ein reiner Zufall sein, aber Sie sollten es doch sehen. Moment mal, wo steht es denn? Ach ja, hier, bitte. Was ist denn das? Das ist eine New York Herald Tribune vom 24. Ah, darf ich mal sehen? Bitte. Wissenschaftler verschwunden? Professor James Farrow, der bekannte Anthropologe, ist spät gestern Abend auf rätselhafte Weise aus seinem Heim in Louisiana verschwunden. Die Polizei hat Nachforschungen eingeleitet. Es ist allerdings ein merkwürdiges Zusammentreffen. Sir William Stacy ist ebenfalls am 23. verschwunden. Ja, ich habe die Meldung erst nach Ihrer Abfahrt entdeckt. Ich habe inzwischen die amerikanische Botschaft gebeten, nach Einzelheiten und Begleitumständen rückzufragen. Man hat versprochen, mich noch im Laufe des heutigen Abends zu verständigen. Ob dort noch jemand im Büro ist? Es ist schon beinahe 8 Uhr. Das nehme ich doch an. Ich lasse mich gleich einmal verbinden. Sollte etwas da sein, dann fahren wir zusammen hin. Darf ich vorstellen, Mr. Drew? Dr. Goetsch. Guten Abend, Mr. Drew. Guten Abend. Dr. Goetsch ist einer unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter. Eigentlich gehört er zum Innenministerium. Freut mich, Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Bitte, Kommissar. Danke. Tja, Kommissar, ich habe gleich auf Ihren Anruf hin mit der FBI in New York telefoniert. Die haben sich direkt mit der Polizei in Louisiana in Verbindung gesetzt. Heute Abend haben uns alle verfügbaren Einzelheiten erreicht. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für Ihre Mühe. Oh, ich bitte Sie, wir nehmen Sie ja auch in Anspruch, wenn wir etwas brauchen. Jederzeit gern. Also hier habe ich eine Kopie der Polizeiakten über den Fall. Warten Sie, nur das Wichtigste. James Farrow, 51 Jahre alt, Professor der Anthropologie, Studium in Harvard, dort auch zum Doktor promoviert, bekannter Gelehrter, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, besonders hervorgetreten durch seine Forschungen auf dem Gebiet prähistorischer Funde, Publikationen, Bücher, Aufsätze und so weiter. Vermisst gemeldet in den frühen Morgenstunden des 24. von seiner Schwester, die ihn nach Rückkehr von einer Abendgesellschaft nicht mehr zu Hause vorfand. Zuletzt gesehen um etwa 9 Uhr abends in seinem Arbeitszimmer an der Arbeit an einem Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift. So, ich glaube, das wäre wohl das Wichtigste. War er allein im Haus? Ja. Gegen 11 Uhr an diesem Abend scheint er gestört worden zu sein. Mhm. Woher weiß man das, Mr. Du? Das hat mich auch frappiert. Die Antwort ist, weil Farrow ein Diktiergerät benutzte. Eine Kopie des Bandes mit seinem letzten Diktat liegt uns auch bereits vor. Ich habe mir die Aufnahme vorhin schon angehört. Wirklich hochinteressant. Soll ich sie Ihnen vorspielen? Das wäre sehr nett von Ihnen. Einen Moment. Ich brauche nur den Apparat anzustellen. Alle vorgefundenen Exemplare wurden er diktiert hier also seinen Artikel. Der bei 5 Exemplaren einwandfrei festgestellte Fluoridgehalt bedeutet ohne jeden Zweifel, also jetzt schlägt es 11 auf dass einer sie aus einer Periode als zunächst angenommen stammen müssen. Aus offensichtlichen Gründen ist eine exakte... Gleich hören Sie nun ein sehr merkwürdiges Geräusch. Er unterbricht sich, Farrow, als ob er horche. Auch er muss es also gehört haben. Der Meinung, dass man angesichts der vorliegenden... Bin ich der Meinung, dass man... Das Geräusch hat er offenbar nicht weiter beachtet. Aber passen Sie auf, jetzt scheint er vom Garten her etwas Ungewöhnliches gehört zu haben. Gleich. Gelangen kann. Hier... Hallo? Ist jemand da? Wer ist denn da? Wer ist denn da draußen? Er scheint aufgestanden zu sein, wohl um draußen nachzusehen. Weißt du nicht? Das war die Tür. Mhm. Also ist er hinausgegangen in den Garten und dort muss er jemand bemerkt haben, denn jetzt ruft er. Wer sind Sie denn? Da. Ja. Was wollen Sie? Tja, was da draußen nun vorgefallen ist, bleibt unserer Fantasie überlassen. Aber dieses merkwürdige Geräusch kommt noch einmal. Hören Sie? Mhm. Der Rest ist Schweigen. Tja. Was sagen Sie? Sehr merkwürdig, ja. Sagen Sie, Mr. Drew, kann ich mir das Band für eine kurze Zeit ausleihen? Warum nicht? Ich spule es Ihnen schnell wieder zurück. Bitte sehr, Dr. Gaul. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja, und wie ging es nun weiter? Hat man irgendetwas gefunden in Ferrows Garten? Nichts, was Licht auf sein Verschwinden werfen könnte. Nur in der Mitte des Rasens war eine große Grube. Etwa 2 Meter im Durchmesser und knapp 75 Zentimeter tief. Aber ach, also auch da. Wie meinen Sie, Doktor? Nichts. Bitte sprechen Sie weiter. Niemand kann sich erklären, wie sie dahin kam. Die Polizei scheint anzunehmen, dass jemand einen kleinen Springbrunnen anlegen wollte. Professor Ferrows Schwester behauptet jedoch nichts davon zu wissen. Ist der Fall in den Zeitungen stark beachtet worden? Nur lokal. Die Behörden zerbrechen sich natürlich den Kopf. Ferrow scheint im wahren Sinne des Wortes spurlos verschwunden zu sein. Manche glauben, es handelt sich um Entführung. Hat er Vermögen? Nicht der Rede wert. Und er war auch nicht mit irgendwelchen geheimen Projekten beschäftigt. Alte Knochen hat er gesammelt und katalogisiert. Mhm. Sonst nichts. Und er lebt in Louisiana? Ja, am Lake Charles. Haben Sie ihn je kennengelernt? Nein. Warum interessiert Sie der Fall? Nun, Dr. Coach sucht nur festzustellen, inwieweit hier etwa Zusammenhänge bestehen könnten mit gewissen anderen Vorfällen. Also vielen Dank für Ihre Mühe, Dr. Drew. Falls wir zu irgendwelchen greifbaren Resultaten kommen, werde ich Sie natürlich benachrichtigen. Okay. Dürfen wir uns jetzt verabschieden, Mr. Drew? Sie wundern sich wohl über den etwas abrupten Aufbruch, Dr. Gulch. Ja, Mr. Drew scheint sich jedenfalls gewundert zu haben. Ja, er muss uns für recht unhöfliche Menschen halten, das tut mir leid. Aber ehrlich gesagt, ich wollte Sie herauslotsen, ehe Sie die Vorfälle in Nottingham erwähnen. Sie kennen doch die amerikanische Presse. Naja, Sie müssen aber doch wohl zugeben, dass diese Bandaufnahme meinen Bericht bestätigt hat. Vielleicht, ich bin mir immer noch nicht klar. Ich werde die Sache jetzt dem Innenminister vortragen. Machen Sie vorerst da draußen weiter und halten Sie sich auf dem Laufenden. Ich muss nur im augenblicklichen Stadium darauf bestehen, dass nichts von irgendwelchen Ergebnissen an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist Ihnen klar? Ja, natürlich ist mir das klar. Aber wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, Kommissar Grant, ja, was? Bitten Sie doch Mr. Drew, mir eine Probe zu beschaffen von der Erde oder was immer sich auf dem Grund der Grube in Ferrows Garten befand. Wozu? Ich möchte sie analysieren lassen. Ich will mein Möglichstes tun. Vielen Dank. Und noch etwas, Kommissar. Sie wissen, dass Professor Lomax und seine Tochter in Obdin wohnen. Beide auch Anthropologen. Und? Ich werde versuchen, sie zur Übersiedlung nach London zu bewegen. Warum denn das? Nun, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ihnen Gefahr droht. Gefahr? Ja. Aber Dr. Goetsch, wollen Sie sie vielleicht unter Polizeischutz stellen, weil sie Anthropologen sind? Tja, Kommissar, 3 Fachkollegen sind jedenfalls innerhalb weniger Tage verschwunden. Sehr lieb von Ihnen, dass Sie sich so um uns kümmern, Dr. Goetsch, aber ich verstehe noch immer nicht, warum mein Vater und ich aus Oktin weg sollen. Hm. Sie sprachen gestern von Intuitionen, Miss Lomax. Ja. Ja, heute habe ich zur Abwechslung mal ein sehr bestimmtes Gefühl. Ah. Nämlich, dass es ratsam für Sie wäre, eine Zeit lang nicht hier zu sein. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Ich weiß es einfach nicht. Aber nach allem, was Sie mir über Professor Farrow in Amerika erzählt haben, glauben Sie, wir wären irgendwo sicher? Na, besprechen Sie es auf jeden Fall einmal mit Ihrem Herrn Vater und versuchen Sie ihn zu bewegen, dass... Entschuldigen Sie, einen Augenblick. Ich glaube, da kommt ein Auto. Ja, ich habe gerade einen Scheinwerfer gesehen. Ach ja, Inspektor Adams ist es. Ich mache ihm schnell auf. Bitte kommen Sie doch herein, Herr Inspektor. Verzeihen Sie den Überfall. Aber ich habe Ihren Wagen vor der Tür stehen sehen, Dr. Gooch. Ja, ich bin gerade aus London zurückgekommen. Die Sache hat eine sehr merkwürdige Entwicklung genommen, Inspektor. So, können wir das nachher besprechen? Natürlich können wir das. Ich bin nämlich auf dem Weg zu Sir Williams Haus. Mrs. Milner hat vorhin im Polizeirevier angerufen. Schon wieder Einbrecher. Einbrecher? Ja, sie war offensichtlich im Dorf. Und während ihrer Abwesenheit hat jemand das Haus auf den Kopf gestellt. Und ist etwas gestohlen worden? Bis jetzt hat sie nicht festgestellt, aber sie sagt, sie hätte einen großen schwarzen Handschuh mitten im Arbeitszimmer gefunden. Einen großen schwarzen Handschuh? Ja, das ist merkwürdig. Den muss wohl der Einbrecher verloren haben. Nun, ich habe ihr auf die Seele gebunden, nichts zu berühren, bevor ich da bin. Ah, ist richtig, ja. Weil ich ihr Auto da draußen sah, wollte ich sie nur schnell fragen, ob sie mitkommen möchten. Liegt Ihnen so viel daran? Ich würde gerne noch einiges mit Miss Lomax besprechen. Ach so. Nein, nein, das schaffen wir auch allein. Wenn sich was Besonderes ergeben sollte, kann ich Sie anrufen. Ja, vielen Dank, Inspektor. Miss Lomax? Ja? Ist Dr. Gooch noch bei Ihnen? Ja, er ist noch hier. Einen Augenblick bitte, ja? Für Sie, Dr. Gooch. Der Inspektor. Ja, danke. Hallo? Ich muss Sie doch bitten, noch schnell herüberzukommen, Dr. Gooch. Was gibt's denn? Ich kann es Ihnen am Telefon nicht erklären, aber kommen Sie möglichst rasch. Ja, ich komme sofort. Und könnten Sie vielleicht auch Miss Lomax mitbringen? Miss Lomax? Ja. Warum denn? Wegen Mrs. Milner. Aber beeilen Sie sich bitte, Dr. Gooch. Bitte kommen Sie schnell. Gott sei Dank, dass Sie da sind, Dr. Gooch. Es ist mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Dabei können Sie noch von Glück sagen, dass wir überhaupt da sind. Um ein Haar wären wir mit unserem Freund Cooper zusammengestoßen. Sie, der ist betrunken und nicht zu wenig. Ja, ja, und wir haben noch gehupt, aber er hat uns gar nicht gehört. Ich habe ihn noch vor ein paar Minuten hier vorbeigehen sehen. Sagen Sie mal, Inspektor, was ist denn los mit Ihnen? Sie zittern ja. So, das ist kein Wunder. Ja, was ist denn um Himmels Willen passiert? Das ganze Haus ist in einem fürchterlichen Zustand, Dr. Gooch. Das ist alles hier... Alles auf den Kopf gestellt. Und weder Mrs. Milner konnte ich finden, als ich hier ankam, noch den schwarzen Handschuh. Sie wissen, den sie erwähnt hat, nicht? Und dann habe ich mich erst hier im Arbeitszimmer umgesehen und dann... Ja, dann bin ich aufgegangen. Na ja, und? Ja, kommen Sie mit, sehen Sie sich selber an. Hier entlang. Nein, Miss Lomax, lassen Sie mich lieber vorgehen. Wie Sie wollen. Kommen Sie, Doktor. Aber wo ist Mrs. Milner? Hier oben. Aber machen Sie sich auf was gefasst. Was ist denn das? Da drin ist sie, die arme Person. Du lieber Gott. Was ist denn mit dir geschehen? Was sagen Sie jetzt, Dr. Gooch? Ja, ich bin zwar kein Arzt, aber offenbar hat sie einen schweren Schock. Schauen Sie doch, ne? Mhm. Diese Augen. Als ob er irgendetwas einen entsetzlichen Schrecken eingejagt hätte. Ja, aber was denn nur? Mrs. Milner? Mrs. Milner? Ich bin Dr. Gooch. Erkennen Sie mich nicht? Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir sind Freunde. Sehen Sie, hier ist Miss Lomax. Dort, Inspektor Adams. Mrs. Milner, können Sie uns erzählen, was passiert ist? Was hat Sie denn so erschreckt? Das hat keinen Zweck, Dr. Gotch. Ich habe es auch schon versucht, bevor sie kam. Sie hört offenbar gar nicht. Erst muss sie sich einmal beruhigen. Am besten, ich bringe sie zu Bett. Ja, tun Sie das, Miss Lomax. Kommen Sie, Miss Milner. Kommen Sie, legen Sie sich erst einmal hin. Das ist mir einfach rätselhaft. Vor knapp einer Stunde am Telefon war sie noch ganz normal. Machte völlig klare Angaben. Was für Angaben? Dass Sir Williams Arbeitszimmer in ihrer Abwesenheit durchstöbert worden sei. Dass aber offenbar nichts fehlt. Und dass sie diesen großen schwarzen Handschuh auf dem Boden gefunden habe. Ach ja, richtig. Und der Handschuh ist jetzt verschwunden. Ich habe ihn nirgends mehr entdecken können. Es sei kein gewöhnlicher Handschuh, sagte sie am Telefon, sondern ein sehr großer und schwerer. Sie meinte aus Asbest. Ein Asbesthandschuh? Ja. Aha. Ja, ich sagte Ihnen ja. Ich habe ihr gleich auf die Seele gebunden, nichts zu berühren. Aber als ich dann eintraf, war alles wie ausgestorben. Schließlich fand ich sie hier in ihrem Zimmer auf allen Vieren den Boden absuchend. Ein gespenstischer Anblick. Das können Sie mir glauben. Ja, das glaube ich Ihnen gern. Sie ist ja in einem erschütternden Zustand. Was können wir nur für Sie tun? Sollte man ihr nicht wenigstens ein Beruhigungsmittel geben? Ich glaube kaum, dass ihr damit geholfen wäre. Das ist kein hysterischer Anfall. Sie braucht Behandlung. Wir müssen sie in ein Krankenhaus schaffen. Ja, aber wohin? Jetzt? Ich denke, ich fahre sie am besten gleich in die Klinik der Grauen Brüder, wo David Ross war. Dr. Reed, der Chefarzt, ist meiner Ansicht nach der richtige Mann für einen solchen Fall. Ich habe ihr eine Spritze gegeben, Dr. Gott. Sie ist jetzt ruhiger geworden. Gott sei Dank. Wo ist denn Ihre Begleiterin? Miss Lomax? Ich habe sie vorne in der Halle gelassen. Die Fahrt hierher war leider recht anstrengend für sie. Das kann ich mir vorstellen. Dr. Reed, was halten Sie von dem Fall? Ja, physisch fehlt ihr nichts, zum Glück. Es scheint aber eine schwere Bewusstseinsstörung vorzuliegen. Sie hat völlig den Kontakt mit der Umwelt verloren. Eine definitive Diagnose kann ich natürlich erst stellen, wenn ich sie einige Zeit unter Beobachtung hatte. Und was wissen Sie denn von ihr? Sie ist die Haushälterin von Sir William Stacey. Ach, muss ich nicht sagen. Ja, und lebt seit seinem Verschwinden allein im Haus. Erst gestern oder vorgestern war ich noch bei ihr und fand sie völlig normal. Tja, hatte sie früher schon nervöse Störungen oder Anfälle wie heute? Nein, nicht, dass ich wüsste. Bestimmt nicht. Sie kam mir sogar sehr ausgeglichen vor. Na, dann kann eigentlich nur ein akuter Anlass für ihren Zustand vorliegen. Vielleicht ein Schock. Würde das den Zusammenbruch erklären? Möglicherweise ja. Aber falls es ein Schock war, müsste es schon ein außergewöhnlich schwerer gewesen sein. Haben Sie irgendeine Idee, was ihn verursacht haben könnte? Nein. Noch nicht. Sie rief die Polizei an, um zu melden, dass Einbrecher das Haus durchstöbert hätten. 30 Minuten später kam Inspektor Adams persönlich nach Ogden und fand sie in diesem Zustand vor. Was in der Zwischenzeit passiert ist, das können wir nicht erklären. Ja, ich muss sagen, als ich sie vorhin untersuchte, erinnert mich ihre Symptome, die schwache Atmung, der unregelmäßige Puls, ihre erweiterten Pupillen, an den Studenten, den die Universität uns kürzlich geschickt hat. David Ross? Ja, ja. Das war ein ähnlich unerklärlicher Fall. Plötzlicher Nervenzusammenbruch, Angstzustände. Ohne ersichtlichen Grund, nicht? Übrigens, haben Sie den eigentlich erwischt? Bedauerlicherweise nicht, nein. Wir fürchten, auch er ist verschwunden. Tut mir leid, dass Sie meinetwegen so lange aufbleiben mussten, Inspektor. Ich bin Kummer geworden. Ich musste erst noch Miss Lomax nach Hause bringen. Aber das macht doch nichts. Wie geht es, Mrs. Milner? Tja, das lässt sich noch nicht sagen, aber sie ist in guten Händen. Haben Sie das Haus durchsucht? Ja. Von oben bis unten. Und nichts gefunden. Ach. Nichts im Haus, meine ich. Naja, dann gingen wir in den Garten und im Rosenbeet. Ja, was war da? Bald wird die Sache schon monoton. Im Rosenbeet habe ich wieder eine Grube entdeckt. Was denn, noch eine, ähnlich wie die im Obstgarten? Genau die gleiche. Komplett mit Teergeruch. Ach. Haben Sie übrigens diese Aschenproben oder was das ist aus den drei anderen Gruben analysieren lassen? Ja, es ist ölhaltiger Sandstein, wie ich vermutet hatte. Was mir nur leider nicht viel sagt. Ja, das ist ein Gestein, das sich mit Hilfe natürlicher Bindemittel aus Sandkörnern bildet und in unserem Fall einen ziemlich hohen Ölgehalt hat. Vorkommen von ölhaltigem Sandstein gibt es in Nottinghamshire nur in etwa 1000 Meter Tiefe. Moment mal, Ihre Proben kommen aber doch aus den Gruben an der Erdoberfläche. Ja, ja. Wie passen das zusammen? Das ist schwer zu sagen. Und die Grube, die ich heute Nacht gefunden habe, ist jetzt die vierte. Zwei in Sir Williams Garten und die beiden auf dem Sportplatz in Nottingham. Ich kann Ihnen sogar noch eine fünfte für Ihre Sammlung anbieten. Bitte? Mhm. Gestern in London erfuhr ich, dass ein berühmter Anthropologe, ein Professor Farrow, aus seinem Haus am Lake Charles in Louisiana verschwunden ist und sich dort auch eine Grube im Garten fand. In Louisiana? Aber Moment mal, das liegt doch von Nottingham mindestens 5000 Meilen entfernt. Ja, das ist richtig, ja. Zwischen diesen Vorfällen kann auch wohl kein Zusammenhang bestehen. Das ist kaum vorstellbar. Aber immer noch würde mich interessieren, Inspektor, was aus dem Asbesthandschuh geworden ist. Das würde mich auch interessieren. Derjenige, der ihn verloren hat, muss wohl zurückgekommen sein und ihn sich wieder geholt haben. Sagen Sie, Doktor, ob es das war, was Mrs. Milner einen solchen Schrecken eingejagt hat? Ja, das wäre allerdings seine Idee, aber verstehen kann ich es trotzdem nicht. Ein Asbesthandschuh gehört doch nicht zum üblichen Werkzeug eines Berufseinbrechers. Ich werde morgen früh den Garten bei Tageslicht noch einmal gründlich durchsuchen lassen. Ja, bitte tun Sie das. Nachmittags komme ich wahrscheinlich wieder nach Ogden rüber. Das ist ja nun schade, Dr. Coach. Meine Tochter ist leider im Augenblick nicht da. Sie ist kurz nach dem Mittagessen ins Dorf gegangen und noch nicht wieder zurück. Aha, ja. Sagen Sie bitte, Professor Lomax, hat sie mit Ihnen darüber gesprochen, vielleicht vorübergehend nach London zu ziehen? Ja, aber dafür sehe ich wirklich keinerlei Notwendigkeit. Wir haben doch hier nichts zu fürchten, oder? Bitte verstehen Sie mich, Professor. Als ich wegen Sir Williams Verschwinden nach Ogden kam, da war ich sicher, es würde sich alles innerhalb von 2 Tagen aufklären lassen. Nach einer ganzen Woche bin ich aber der Lösung noch keinen Schritt näher gekommen. Nur eines ist mir klar. Ja? Sir William Stacy und David Ross wurden entführt. Entführt? Ja. Ein amerikanischer Anthropologe, Professor James Farrow, wird auch vermisst. Ach. Farrow? Kennen Sie ihn? Nein. Das heißt, ja, also nicht persönlich, aber ich weiß natürlich von ihm, ich habe seine Artikel gelesen. Sein Hauptgebiet ist die Frühzeit der Menschen. Wissen Sie zufällig, ob Sir William und Ross ihn gekannt haben? Womöglich, möglich. Aber wer sollte sie entführt haben? Aus welchem Grund? Ja, sie haben immerhin eines gemeinsam. Sie sind alle 3 Anthropologen. Erlauben Sie, Anthropologen, gibt es doch Tausende. Warum ausgerechnet diese 3? Ja. Ach, sagten Sie nicht, Professor, David Ross habe vor einigen Monaten hier bei Ihnen darauf angespielt, dass Sir William und er während ihrer Höhlenkletterei in den Pyrenäen eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht hätten. Ja, gewiss, aber Entdeckungen auf unserem Gebiet haben doch lediglich akademischen Wert. Weder politisch noch finanziell sind sie von irgendwelcher Bedeutung. Wen interessiert schon die Entdeckung eines Anthropologen? Ja, wen? Ah, da kommt Helen zurück. Vater? Hier bin ich, Helen, in der Bibliothek. Ach, es war so ein herrlicher Nachmittag, da bin ich lieber zufrieden. Ach, Dr. Coach? Guten Tag, Miss Lomax. Gerade habe ich gedacht, ich muss Vater fragen, ob Sie vielleicht vorbeigekommen sind. Warum wollten Sie mich sprechen? Nein, aber auf dem Heimweg habe ich Cooper getroffen. Nehmen Sie doch wieder Platz. Danke. Er hat mich gefragt, wo er Sie finden könne. Es sei sehr wichtig. Ich habe ihm geraten, die Polizeistation in Redford anzurufen. Ihre Hotelnummer wollte ich ihm lieber nicht geben. Warum nicht? Er kam mir wieder ziemlich betrunken vor. So, am helllichten Tag? Ja, das wird nicht das erste Mal, weiß Vater. Nein. Cooper führt immer eine kleine Schnapsflasche bei sich und tut sich von Zeit zu Zeit gütlich. Als nüchtern und fleißig würde ich ihn nicht unbedingt bezeichnen. Ja, eben konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Ich hatte den Eindruck, er landet doch im Straßengraben. Wo ist er denn jetzt? Er wollte offenbar nach Hause. Ob es ihm gelungen ist, bin ich nicht sicher. Cooper! Cooper! Sind Sie da? Was? Was gibt's? Cooper, sind Sie's? Wer ist denn da? Dr. Goach, Sie wollten mit mir sprechen. Jetzt nicht. Cooper! Hören Sie, machen Sie doch auf! Ach was. Na ja, Moment mal. Mir war's nicht gut, da habe ich mich hingelegt. Ja, Sie sehen auch nicht besonders gut aus, Cooper. Kommen Sie rein. Bitte. Da ist ein Stuhl. Danke. Herr, hier sieht's unordentlich aus. Entschuldigen Sie. Aber was? Das stört mich doch nicht. Besuch habe ich nicht erwartet. Moment mal. Ich bin gleich wieder da. Ich steck bloß mal den Kopf unter die Wasserleitung. Ja. Jetzt geht's wieder. Nichts besser als kaltes Wasser, um wieder wach zu werden. Na, fühlen Sie sich jetzt wieder wohler, Cooper? Oh, viele. Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich immer so bin. Mir war nur irgendwie schummerig und da habe ich ein paar gekippt zu nerven. Naja, das verstehe ich doch. Worüber wollten Sie denn mit mir sprechen, Cooper? Ach so, ja. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht habe ich es nicht einmal gesehen. Vielleicht war es nur Einbildung. Wie es eben ist, wenn man ein paar Gläser Intus hat. Naja, natürlich. Kommen Sie, setzen Sie sich erst mal hin, Cooper. Ja. So. So, und jetzt denken Sie mal ganz ruhig nach. Was wollten Sie mir erzählen? Ach, ja, gestern Abend war es, wenn Sie... Ich bin so um 21:45 vom Blauen Bären weg. Ja. Ja, ich wollte nicht zu spät Ihnen fehlen, weil ich doch dem Ted Miller... versprochen hatte, ihm heute beim Flügen zu helfen. Ah, ja, ja. 3 oder 4 Gläser habe ich getrunken. Ja, aber benebelt war ich nicht. Sie können es mir glauben. Na, ich glaub's ja. Ja, mein Rad hatte ich ja gar nicht mitgenommen. Deswegen bin ich zu Fuß nach Haus. Und wie ich so auf 100 Meter rankomme zu Sir Williams Haus da, da höre ich es plötzlich wieder. Und Täuschung war es keine. Bestimmt nicht. Sein, ich hab's gehört. Ja, was haben Sie gehört, Cooper? Ja, wieder das Geräusch, das Zirren, wie ein Schnellbohrer. Ich hab's Ihnen doch damals schon erzählt. Ja, ja. Und so war's wieder, genau wie an dem Tag, an dem Sir William verschwunden ist. Sind Sie ganz sicher, Cooper? Ach, ja, so sicher ich hier sitze. Aber Sie glauben mir's nicht, was? Aber hören Sie, warum soll ich Ihnen das nicht glauben? Erzählen Sie mal weiter. Tja, also... Zuerst wusste ich nicht recht, wo es herkommt, aber es war eigentlich mehr vom Haus, aus der Richtung jedenfalls. Ja, und da bin ich gleich rechts ab und quer übers Feld, um abzuküssen. Und plötzlich fängt der Grund unter meinen Füßen zu zittern an. Ein Erdbeben, habe ich gleich gedacht. Oder wie damals im Schützengraben. Also ich werf mich hin und bleib flach auf dem Bauch liegen, neben der Hecke. Und mit einem Mal sehe ich was glitzern, mitten im Rosenbeet. Ach, was war denn das, Cooper? Ja, wenn ich das wüsste. Aber ich konnte es ja nicht so recht sehen. Gut 100 Meter war ich doch entfernt. Also ausgehen gesehen hat es eigentlich wie ein Zelt. Was, wie ein Zelt? Ja, ein silbernes Zelt, ganz rund und oben lief es spitz zu, circa 2 Meter Durchmesser, schätze ich. Aha. Und vielleicht 2,5 Meter bis 3 Meter vom Boden hoch. Und was geschah dann? Ja, und auf eine Minute oder sowas, da war es wieder ganz still. Und dann höre ich vom Haus her einen Schrei. Oh, ganz fürchterlich. Mrs. Milner war es. Mhm. Ich wollte aufstehen und hin, aber mir war es so in die Knochen gefahren, ich kam ganz einfach nicht mehr auf die Beine. Ja, das ist klar, natürlich. Sagen Sie mal, haben Sie jemand aus dem Haus kommen sehen? Ja, ich kann es nicht sicher sagen. Ich hab gemeint, ich sehe einen Schatten sich bewegen. Aber gewiss weiß ich's nicht. Und dann hat das Sirren wieder angefangen und plötzlich, da war das Zelt ging weg. Aha. Nach welcher Richtung hat es sich wegbewegt? Ja, das könnte ich auch nicht sagen. Aber das müssen Sie doch gesehen haben, Cooper. Also mir kam es vor, als hätte es sich überhaupt nicht vom Fleck gerührt. Erst war es noch da und gleich darauf war es weg. Ja. Und was haben Sie dann getan? Eine Zeit lang bin ich noch liegen geblieben. Allmählich habe ich mich dann aufgerappelt und wie ich schließlich über die Hecke schaue, sehe ich die große Grube. Da, wo das Zelt gestanden hat. Genau wie die im Obstgarten. Ja. Und zum Schluss bin ich wieder zur Straße zurück. Und mir war es ganz schlecht, war es mir schwindelig. Ich konnte mich gar nicht mehr auf den Beinen halten. Ja, das habe ich gesehen. Sie sind mir fast ins Auto gelaufen. Ja, und von da an kann ich mich an nichts mehr erinnern, bis ich hier aufgewacht bin. Und da habe ich erst gedacht, ich hätte doch vielleicht einen über den Durst getrunken. Da bin ich heute noch mal hingegangen. Die Polizei war auch schon da und haben den Garten durchsucht. Und einer hat mir dann gesagt, dass eingebrochen worden ist und Mrs. Milner im Krankenhaus liegt. Also, geträumt habe ich es bestimmt nicht. Naja, sicher nicht, Cooper, sicher nicht. Das Ding habe ich gesehen. Ja, natürlich. Ich weiß es bestimmt. Dieses Zeltding oder was es war. Beruhigen Sie sich, Cooper, und keine Sorge. Ja, ich sage Ihnen, wirklich, ich habe es gesehen. Ja. Mrs. Milner ist in besten Händen und wird sich bald wieder erholen. So, Cooper, hören Sie mal. Ja. Hören Sie mal jetzt ganz gut zu. Hm. Ich möchte, dass Sie diese Sache niemandem gegenüber erwähnen. Hm. Haben Sie mich da verstanden, Cooper? Wie Sie meinen. Aber was war es denn? Nichts, worüber Sie sich zu ängstigen brauchen. Sagen Sie mal, gibt's hier eigentlich ein Telefon in der Nähe? Ja, 100 Meter die Straße runter. Da ist links ein Automat. Ja, danke. Also, noch eines. Cooper, vergessen Sie es nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Jawohl. Kein Wort darüber. Nein. Oh, und an Ihrer Stelle würde ich mir den Schnaps mal eine Zeit lang verkneifen, was? Oh, na, was hielten Sie denn davon? Ja. Später haben wir vielleicht noch mal Fragen an Sie. Ja, aber einen kann ich doch noch nehmen, was? Polizeistation Redford. Hallo, kann ich Inspektor Adams sprechen? Wer ist am Apparat, bitte? Dr. Gooch. Guten Tag, Sir. Hier spricht der Sergeant vom Dienst. Inspektor Adams ist leider noch mit einigen unserer Leute in Oakdean. Sie suchen nach Sir William Stacys Grundstück ab. Ach so, ja. Ich dachte, er wäre inzwischen schon wieder zurück. Wir warten ihn jeden Augenblick. Kann ich mir etwas ausrichten? Nein. Nur, dass ich angerufen habe. Selbstverständlich, Sir. Oh, Sergeant, einen Moment mal. Vielleicht können Sie mir eine Auskunft geben. Gern. Gibt es hier in Nottinghamshire irgendwo eine Radarstation? Eine Radarstation? Doch, ich glaube schon. Einen Augenblick, bitte. Ja, bitte. Ja, Dr. Gooch? Ja? Es gibt eine, und zwar 15 Kilometer östlich von Winfield. Haben Sie einen Wagen? Ja. Wenn Sie auf der A616 fahren, die führt Sie direkt hin. Ah, vielen Dank, Sergeant, für die Auskunft. Ich hoffe, meine Ausweise genügen Ihnen, Captain. Ja, natürlich, Dr. Gooch. Außerdem hat die Polizeiwache in Redford Sie bereits telefonisch gemeldet. Ja, das ist schön. Dann können Sie mir hoffentlich meine Fragen beantworten, ohne vorher die Genehmigung Ihrer Vorgesetzten einzuholen. Hoffentlich. Schießen Sie los. Captain, ich nehme an, Ihr Radargerät ist ständig besetzt. Oh ja, wir sind Tag und Nacht im Dienst. Mm-hmm. Und wie groß ist die Reichweite Ihres Geräts? Ja, das ist eine knifflige Frage. Also streng geheim, Sie verstehen. Das hängt von der Einstellung ab, die wir benutzen. Ah ja, natürlich. Ja. Aber ohne viel zu verraten, kann ich sagen, dass wir eine Reichweite von mehr als 150 Kilometern haben. So, das wäre also über das Dorf Oakdean hinaus. Oakdean? Mal sehen, wo ist das auf der Karte? Ja, hier, etwa 10 Kilometer nordöstlich von Redford. Ja, das fällt noch bequem in unseren Bereich. Ja, das ist ja großartig. Und jetzt sagen Sie mir bitte, Captain, wenn Sie mit einem Flugzeug Radarkontakt haben, was geschieht dann normalerweise? Ja, wir kennen natürlich den Flugverkehr hier in der Gegend und können daher im Allgemeinen jedes Ziel sofort identifizieren. Ah, ja, ja. Aber jedes nicht identifizierte Ziel wird wohl eingetragen und weitergemeldet, habe ich da recht? Ja, gewiss, natürlich. Aber das kommt zurzeit sehr selten vor. Captain, mir liegt daran festzustellen, ob Ihnen gestern Abend zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr ein solcher außergewöhnlicher Fall gemeldet worden ist. Mir nicht, weil ich gestern Abend keinen Dienst hatte. So, ja. Aber falls irgendetwas Unplanmäßiges in unserer Gegend herumgeschwirrt wäre, können wir das leicht feststellen. Die Leute hier sind durchaus zuverlässig. Wir können ja einmal zum Radar umgehen. Kommen Sie bitte mit, Dr. Mensch. Roger, Delta Lima, continue to check. So, hier ist der Offizier vom Dienst. Guten Tag, Sir. Leutnant Campbell, Dr. Gorge. Guten Tag, Leutnant. Dr. Gorge führt eine Untersuchung für das Innenministerium durch. Ah, guten Tag, Sir. Wir möchten gerne einen Blick in das Wachbuch werfen, um festzustellen, ob gestern Abend um 21.30 Uhr ein nicht identifizierter Radarkontakt eingetragen wurde. Einen Moment, bitte. Bitte. Hier ist das Wachbuch, Sir. 21.30 Uhr. Ja. Nein, da war nichts. Aber einen Augenblick, bitte. 30 Minuten später, um 22.00 Uhr. Ja. Nein, Verzeihung. Das war nur die Verkehrsmaschine nach Edinburgh. Vielen Dank, Leutnant Campbell. Das gehört uns. Tut mir leid, Dr. Gorge, bei uns haben Sie kein Glück. Captain, aber falls ein Flugzeug vom Urkdin aufgestiegen wäre, hätten Sie das bestimmt auf Ihrem Gerät festgestellt. Ja, ohne jeden Zweifel. Das hätten wir unbedingt gesehen. Mhm. Auch wenn sich das Ziel mit hoher Geschwindigkeit bewegt? Ganz bestimmt. Wir können mit unserem Gerät sogar Raketengeschosse verfolgen. So. Tja, ich bedauere, dass wir Ihnen nicht behilflich sein konnten. Ich bitte Sie, Captain. Wer weiß, Ihre Auskunft kann auch einmal von größtem Wert für uns sein. Ah, kommen Sie herein, Dr. Gorge. Tag, Inspektor. Guten Tag, Dr. Bitte. Danke. Tja, tut mir leid, dass ich Sie vorhin verfehlt habe. Ich komme ein paar Minuten nach Ihrem Anruf zurück. Ja. Wir sind lange bei Sir William in Urkdin gewesen. Haben Sie etwas gefunden? Gefunden? Nichts. Wir haben jeden Zentimeter des Gartens abgesucht, jeden Baum und jeden Strauch. Ja. Keine Spur war zu finden von diesem schwarzen Asbesthandschuh oder von irgendetwas, das Mrs. Milner in derartigen Schrecken hätte einjagen können. Mhm. Wir sind wirklich keinen Schritt weitergekommen. Aber unser Freund Cooper hat gestern Abend etwas gesehen. Cooper? Ja, ja. Auf dem Heimweg von der Kneipe. Um wie viel Uhr? Na, Moment mal, es war ungefähr 15 Minuten vor 10, kurz bevor Sie Mrs. Milner gefunden haben. Also Cooper, was will der gesehen haben? Ja, eine sehr verlässliche Beschreibung war nicht aus ihm herauszubringen. Er war in der Kneipe gewesen und kam auf dem Heimweg am Haus vorbei. Da hat er offenbar wieder dieses Geräusch gehört. Dieses Sirren, wie er immer sagt. Naja, er hat auch was gesehen. Was hat er gesehen? Naja, er beschreibt es als silbernes Zelt. Also Cooper... Silbernes Zelt. Naja, kegelförmig. Unten etwa 2 Meter durch. Aber Doktor, wenn das kein Märchen ist, wie viel hat er denn getrunken im blauen Bären? 3 oder 4 Gläser, behauptet er. Ja, einer meiner Leute sagt, er sei heute Morgen mit einer ziemlichen Fahne im Garten von Sir William erschienen. Ja, aber er ist da gewesen gestern Abend. Sie sagten doch selbst, Sie hätten ihn vorbeigehen sehen. Naja. Naja, und ich hätte ihn beinahe überfahren. Und genau um die Zeit muss das passiert sein, was Mrs. Milner den Schrecken eingejagt hat. Cooper ist doch... Cooper behauptet sogar, er hätte sie schreien hören. Aber Doktor, warum hat er denn nichts unternommen? Gleich an der Straße ist doch der Telefonautomat. Ja, na, da hätte er doch... Naja, er hat anscheinend die Nerven verloren. Ja, was der Kerl sagt, ist mit Vorsicht zu genießen. Richtig, ein sehr glaubwürdiger Zeuge ist er bestimmt nicht. Aber er hat sich nicht mit seiner Geschichte großgetan. Eigentlich habe ich alles nur sehr mühsam aus ihm herausgebracht und so unglaublich alles klang. Irgendwie kam es mir vor, als spreche er die Wahrheit. Doch. Als ich ihn fragte, ob er jemand gesehen habe, sagte er zum Beispiel nur, ich habe gemeint, ich sehe einen Schatten sich bewegen, aber gewiss weiß ich es nicht. Also bitte, eine Fantasiegeschichte hätte er meiner Ansicht nach ganz anders ausgemalt. Vielleicht, Aber Sie wissen doch, wie diese Kerle sind, Doktor, wenn sie ein paar Schnäpse getrunken haben. Nein, nein, ehrlich gesagt, Dr. Gotsch, können Sie sich vorstellen, dass uns jemand diese Geschichte glaubt? Na ja. Sehen Sie, Inspektor, wir haben doch selbst das Geräusch gehört. Das Sirren, als Ross verschwand. Ja, und ich war doch bestimmt nüchtern. Auf das Gehör ist nicht immer Verlass, besonders nicht bei Dunkelheit. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Ja, dasselbe hat der Kommissar gestern in London gesagt. Aber trotzdem, dieses Ding, oder was Cooper gesehen hat, könnte unter Umständen das Geräusch wie auch die Gruben verursacht haben. Dazu bräuchten wir aber bessere Zeugen als Cooper. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich auch vorhin zu der Radarstation nach Wienfeld gefahren. Ah ja, ich habe gehört, dass Sie dort waren. Mhm. Denn dort hätte, was immer es auch war, bei Landung und Start beobachtet werden müssen. Natürlich. Und was haben Sie festgestellt? Nichts wurde beobachtet. Aha. Nur der normale Flugverkehr. Na, sehen Sie. Den Mann im Mond oder fliegende Marsmenschen können wir also wohl abstreichen. Etwas nicht? Derartiges hätte ich auch gar nicht angenommen, Inspektor. Ich dachte eigentlich... Ja, ich dachte eigentlich an eine Invasion aus weniger großer Entfernung. Solche Spekulationen sind aber heißes Eisen, oder? Ja, das weiß ich wohl. Na, und überhaupt, wer kann schon ein Interesse daran haben, drei Anthropologen zu entführen? Das kann doch alles gar nicht stimmen. Ja, so kommt es mir auch vor. Ach, übrigens, Moment, bevor ich es vergesse. Ich habe hier etwas für Sie. Sir? Einer meiner Leute hat im Briefkasten in Sir Williams Gartentor diesen Brief hier gefunden. Ich habe ihn noch nicht geöffnet. Eigentlich wollte ich ihn an Sir Williams Anwalt weiterleiten, dann dachte ich aber, ich spreche erst mal mit Ihnen darüber. Ja, woher kommt er? Poststempel Nottingham. Mhm. Am 28. Also 4 Tage nach Sir Williams Verschwinden. Ist doch merkwürdig, nicht wahr? Ach. Ah ja, ja. Ich verstehe schon, was Sie meinen, Inspektor. Der Absender scheint also trotz aller Pressemeldungen über Sir Williams Verschwinden noch gar nichts gewusst zu haben. Richtig. Aha. Mhm. Und ich kann mir nur eine Person vorstellen, für die das zutrifft. David Ross, er war in der Klinik. Er könnte den Brief durch jemanden vom Personal herausgeschmuggelt haben. Mhm. Naja, ich glaube, wir öffnen den Brief, Inspektor. Gut, wenn Sie meinen. Ja, Sie haben recht. Er ist von Ross. Hier, bitte. Lieber Sir William, was Sie vorausgesehen hatten, ist tatsächlich eingetroffen. Ich hatte ein entsetzliches Erlebnis. Es ist dringend wichtig, dass wir uns sprechen, denn wir sind alle in großer Gefahr. Ich werde versuchen, morgen nach Oakdean zu kommen und bringe den Schädel mit. Unterschrift David Ross. Schädel? Ja. Was meint er denn für einen Schädel? Ja, Ross studiert Anthropologie. Vermutlich wollte er Sir William einen Fund zeigen. Ach so. Ist merkwürdig. Ist doch merkwürdig, dass er schreibt, ich werde den Schädel mitbringen. Es muss also ein Schädel sein, von dem Sir William schon wusste. Das war vielleicht auch der Grund, warum Ross zur Universität fuhr. Ja, um sich den Schädel zu holen. Na, ob der noch unter seinen Sachen ist? Das halte ich für sehr wahrscheinlich, das werden wir gleich mal feststellen. Kommen Sie, wir fahren nach Nottingham. In dem Koffer hier ist nichts. Nur Anzüge, ein paar Hemden und ein paar Bücher. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier ist auch nichts. Sagen Sie mal, Inspektor, hat der Pförtner nicht noch von einem großen Schiffskoffer gesprochen? Doch, ja. Na, und da drüben in der Ecke, da steht doch auch einer. Mal nachsehen. Naja, da steht doch Ross auf dem Anhänger. Moment, wollen wir doch mal. Aber schwer. Warten Sie mal, ich helfe. Wahrscheinlich lauter Bücher drin. Das schaffe ich tatsächlich nicht allein. Doch, ziehen wir noch ein bisschen weiter vor. Hoffentlich ist er nicht verschlossen. Na bitte, Glück gehabt. Was habe ich gesagt? Lauter Bücher. Ja. Vielleicht ist noch etwas drunter. Wir müssen ein paar Bücher rausnehmen. Kommt hier. Wir können sie ja hier aufstapeln. Sind die verstaubt. Schauen Sie mal. Sehen Sie die Schachtel da oben? Kommen Sie, wir müssen noch ein paar Bücher rausnehmen. So, da haben wir es. Tatsächlich ein Schädel. Ja. Und offenbar ein sehr gut erhaltenes Exemplar. Ist das ein menschlicher Schädel? Also, ja. Na, ganz sicher scheinen Sie aber nicht zu sein. Ah, doch, doch, doch. Ein menschlicher Schädel ist es, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, ein Kinderschädel. Mit meinen Anatomiekenntnissen ist es allerdings nicht weit her. Wieso? Was soll denn hier Kinderschädel sein? Sehen Sie doch mal, die gewölbte Stirn und die engen Backenknochen. Aber das ist doch viel zu groß für ein Kind. Ja, da haben Sie recht. Und außerdem ist das Gebiss voll entwickelt. Schauen Sie mal hier, den dritten Weisheitszahn hier. Der ist vorhanden und das ließ auf einen Erwachsenen von mindestens 20 Jahren schließen. Trotzdem ist... Ich weiß nicht, der Schädel kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Merkwürdig? Wieso? Ja, ich weiß selbst nicht recht. Ich verstehe nicht genug davon. Das wäre was für einen Anthropologen. Inspektor, ich glaube, ich werde Sie in Redford absetzen und dann noch einmal nach Ogden fahren. Ich bin sehr gespannt, was Professor Lomax oder seine Tochter von diesem Schädel halten. Merkwürdig, nicht wahr, Miss Lomax? Tja, allerdings. Aber mein Vater versteht mehr davon als ich. Er kommt sowieso heran. Ach, trotzdem würde ich gerne Ihre Meinung hören. Tja, also ehrlich gesagt, ich stehe vor einem Rätsel. Zuerst dachte ich, es handelt sich um den Schädel eines Kindes. Ja, das war mein erster Eindruck auch, aber es ist ohne Zweifel der Schädel eines Erwachsenen. Oh. Guten Abend, Dr. Goetz. Guten Abend, Professor. Was hast du denn da, Helen? Einen Schädel, über den Dr. Goetz deine Ansicht hören möchte. Ach, sonderbar. Die Stirn, meine ich. Ja, darüber unterhielten wir uns gerade. Wo haben Sie diesen Schädel her, Dr. Goetz? Darf ich mir erlauben, Sie erst um Ihre Meinung zu bitten, bevor ich Ihnen das verrate? Hm? Kleines Gesellschaftsspiel, was? Naja. Tja. Ja, also, das ist der Schädel eines ausgewachsenen Menschen und dem Stirnbein nachzuschließen, würde ich sagen, eines Mannes. Mhm. Für wie alt halten Sie ihn? Auch für gar nicht alt. Ach. Und ich dachte, es handele sich vielleicht um ein prähistorisches Stück. Na, ganz im Gegenteil. Es zeigt ja noch keinerlei Schrumpfungserscheinungen. Dieser Schädel ist höchstens 2-3 Jahre alt. Das ist allerdings eine Überraschung. Für mich ist der Schädel eine Überraschung. So etwas habe ich ja tatsächlich noch nie gesehen. Nein, das ist jetzt wirklich sehr merkwürdig. Was, Professor? Die optischen Foramina sind geschlossen. Die optischen Foramina? Die schmalen Öffnungen, die den optischen Nerv vom Gehirn zum Auge führen. Normalerweise haben sie einen Durchmesser von etwa 4 mm, aber hier ist überhaupt keine Öffnung vorhanden. Höchst eigenartig. Jetzt müssen Sie mir mal sagen, Dr. Goetz, woher Sie diesen Schädel... Oh! Ach, was ist denn das? Was ist denn mit dem Licht los? Die Birne wird durchgebrannt sein. Nein, hier in der Diele ist es auch dunkel. Naja, da muss die Sicherung durchgeschlagen sein. Wo ist der Sicherungskasten? Hier unter der Treppe. Da. Soll ich eine Kerze holen, Dr. Goetz? Ah, nein, es geht auch so. Ich habe Zündhölzer. Ah, oh, das ist ja praktisch. Automatische Sicherungen und leicht zugänglich. Welche ist es denn? Das ist aber komisch. Hier ist alles in Ordnung. Nein, nein, nein, hier ist nichts durchgebrannt. Das muss eine Leitungsstörung sein. Oh je. Und dann muss ich das Elektrizitätswerk anrufen. Da wird ja jemand Nachtdienst. Ja, das muss vom Werk aus kontrolliert werden. Zu dumm. Wir können doch nicht den ganzen Abend im Dunkeln sitzen. Na, haben wir keine Ersatzsicherung? Das liegt nicht an den Sicherungen, Professor. Es muss eine Störung Hallo. Sein. Ihre Tochter ruft eben das Elektrizitätswerk. Hallo! Hallo! Das Telefon geht auch nicht. Was, auch nicht? Dann fahre ich rasch hinunter zum Ort. Hoffentlich finde ich einen Automaten. Ich komme mit. Mein Gott, mal, was ist denn los? Der Motor springt nicht an. Ja, haben Sie noch genug Benzin? Aber ja, der Tank ist halb voll. Ja, meine Scheinwerfer funktionieren auch nicht. Vielleicht ist Ihre Batterie leer. Ja, was, das halte ich für unwahrscheinlich. Vorhin war doch noch alles im Besten. Was ist denn los? Was ist denn das? Hören Sie. Miss Lomax. Miss Lomax, hören Sie. Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Es kommt von dem Feld hier gegenüber. Glaube ich. Nicht weggehen. Bleiben Sie auf dieser Seite des Wagens. Sehen kann man aber nichts. Nein, nein, nein. Ist doch so schrecklich dunstig. Ja, das ist kein Dunst. Ja, was denn? Rauch ist es. Rauch? Ja. Und er kriecht auf uns zu, auf dem Boden entlang. Was kann denn das sein? Ein Feuer? Ich weiß auch nicht. Kommen Sie, rasch ins Haus zurück. Helen? Ja, Vater? Wir konnten nicht fahren. Mein Wagen springt nicht an. Ich fürchte, wir werden fürs Erste im Dunkeln bleiben müssen. Was war denn das für ein Geräusch, Dr. Gutsch? Das gleiche, das der Inspektor und ich an dem Abend hörten, als Ross verschwand. Jetzt hat es aufgehört. Wo kommt denn der Rauch her? Weiß Gott, ich glaube, wir machen lieber die Fenster zu. Ja, ich tue es gleich auch in der Küche. Dr. Gutsch? Dr. Gutsch? Ja, wo sind Sie, Professor? Hier, drüben. Das Fenster in meinem Arbeitszimmer lässt sich nicht schließen. Der Rauch strömt nur so herein. Lassen Sie es lieber. Er dringt sowieso überall durch. Wir gehen besser jetzt in den ersten Stock. Vielleicht ist es hier nur unten so schlimm. Der Rauch. Ich bekomme keine Luft. Halten Sie sich an mir fest. Danke, danke. Wo ist Helen? Moment mal, eben war sie doch noch da. Bleiben Sie hier am Treppengeländer stehen. Ich hole Sie. Miss Lomax. Miss Lomax. Wo sind Sie, Miss Lomax? Hier bin ich, hier. Nein! Miss Lomax! Miss Lomax!